Давайте мы сразу откроем Библию. Lass uns gleich die Bibel öffnen. Луки, 2 глава. Лукас 41-42 и 48-49 прочитаем. Also, wir werden gleich Lukas 2 lesen, 41-42 und 48-49. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. Когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. 48 стих. «И увидев его, удивились, и матерь его сказал: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Und seine Eltern reisten jährlich am Passafest nach Jerusalem. Und als 12 Jahre alt war, gingen sie nach dem Brauch des Festes hinauf nach Jerusalem. Vers 48. Und als sie ihn sahen, waren sie bestürzt. Und seine Mutter sprach zu ihm: Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen: Weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Вот здесь такая история. Also hier ist eine Geschichte. Иосиф и Мария пришли в Иерусалим на праздник Пасхи в храм. Also Josef und Maria kamen in das Tempel während des Passafestes. Они делали это каждый год. Sie machen das jährlich. Вот у нас скоро тоже будет Пасха. Und wir haben bald auch Ostern. Но в Иерусалим мы с вами не поедем. Aber wir werden miteinander nicht nach Jerusalem reisen. На благодатный огонь, якобы сходящий с неба, смотреть не будем. Wir werden auch nicht das Feuer ansehen, was im Jerusalem runterkam, ansehen. Якобы сходящий, да? Also, als ob das runterkommt. Okay. Aber мы придем сюда в церковь. Sondern wir kommen hier in die Gemeinde. И будем поклоняться здесь. Und werden ihn hier anbeten. И будем праздновать воскресение нашего Господа здесь, все вместе. Und wir werden hier auch zusammen die Auferstehung unseres Herrn feiern. Не забудь. Amen. Und vergesst das nicht. Okay. И вот здесь такая история. Und hier ist so eine Geschichte. Семья Иисуса пришла в храм, как обычно, каждый год. Die Familie von Jesus kam in den Tempel, so wie das sie jährlich gemacht haben. И 12-летний Иисус тоже был с ними. Und der 12-jährige Jesus war auch dabei. Они совершили жертвоприношение. Sie haben die Opfergaben geleistet. Поклонились Господу. Sie haben den Herrn angebetet. И пошли домой. Und dann gingen sie nach Hause. И они думали, что Иисус идет с ними. Und sie haben sich gedacht, dass der Jesus mit ihnen geht. Они думали, что, может быть, он с друзьями или с родственниками. Die haben gedacht, vielleicht ist er bei seinen Freunden oder bei seinen Verwandten. И вот целый день они шли. Und so gingen sie den ganzen Tag. И только к вечеру обнаружили, что Иисуса нету. Und nur am Abend haben sie festgestellt, dass der Jesus nicht da ist. Вообще-то, знаете, Иисус, он был послушным мальчиком. Und wisst ihr, eigentlich war Jesus ein sehr gehorsames Kind. И родители не имели с ним никаких проблем. Und seine Eltern haben absolut keine Probleme mit ihm gehabt. Но вот вдруг он потерялся. Und plötzlich ist er verloren gegangen. И вот Иосиф с Марией возвращается в Иерусалим. Und so kommt der Josef nach Jerusalem zurück. И начинают искать Иисуса. Und dann fangen sie an, ihn zu suchen. Вы не видели Иисуса? Aber sie sahen ihn nicht. Вы не видели нашего also, сына? Habt ihr unseren Jesus gesehen? Habt ihr unseren вот Sohn gesehen? Вот такой мальчик, вот такой, вот волосы also, черненькие. Also der schaut so und so aus. И они искали, искали его. Und sie suchten und suchten nach ihm. Три дня. Also drei Tage haben sie Только nach ihm на третий gesucht. День им пришла идея заглянуть в храм. Но erst am dritten Tag kamen sie auf die Idee, in den Tempel reinzuschauen. Иисус, что ты сделал с нами? Jesus, was hast du mit uns getan? А Иисус им отвечает. Aber Jesus antwortet ihnen. Разве вы не знали, где меня искать? Habt ihr nicht gewusst, wo ihr nach mir suchen solltet? Что я должен быть в доме отца моего? Dass ich im Haus meines Vaters sein sollte? Wo soll ich denn sonst noch sein? Вы знаете, когда мы что-то теряем? Wisst ihr, wenn wir etwas verlieren? Ну, ключи, например, да? Кто не терял ключи? Also zum Beispiel Schlüssel. Wer hat von euch noch nie Schlüssel verloren? Как мы ищем? Also wir suchen wir meistens. Вот ты сначала вспоминаешь, да, где ты держал в последний раз? Also zuerst denkst du nach, wo hast du sie zum letzten Mal gehalten? Потом начинаешь наворачивать круги там, где ты был, dann да? Dann fängst du an, die Kreise zu drehen und zu suchen, wo du warst. Zuletzt. Но вот эта идея родителям Иисуса не пришла в голову. Aber diese Idee kam nicht in den Sinn den Eltern von Jesus. Они бегали по Иерусалиму и спрашивали родственников, не видели also, Иисуса. Also sie liefen herum in Jerusalem und haben die Leute gefragt, wo ihr Sohn sein и лишь könnte. На третий день. Und erst am dritten Tag. Они додумались заглянуть в храм. Kamen sie auf den Gedanken, in den Tempel reinzuschauen. И вот мы сегодня пришли в церковь. Und so ist das so, dass wir heute in die Gemeinde gekommen sind. Зачем? Warum? Wozu? Зачем и почему ты делаешь то или это? Wozu oder warum machst du das oder das andere? Ну как воскресенье? Das ist doch Sonntag. Я хожу в воскресенье в церковь, несмотря ни на погоду. Also ich gehe in die Gemeinde am Sonntag, egal was draußen passiert. Это святой день. Das ist ein heiliger Tag. Я хочу Господу поклониться. Ich möchte meinen Herrn anbeten. Правильно. Und das ist richtig Молодец. So. Das ist gut so, du bist gut. Можешь сказать, ну, друзей повидать тоже хорошо. Du kannst auch natürlich sagen, ich möchte auch die Freunde sehen, das ist auch gut. А потом, может быть, сходим в ресторанчик. Vielleicht Pizza gehen пожуем, wir dann да? später in eine Pizzeria und essen Pizza zusammen. Кстати, наша молодежь частенько ходит в ресторанчик. Кто не знает, так присоединяйтесь. Also да? übrigens, unsere Jugend geht öfters mal in eine Pizzeria. Also, wenn jemand von euch das nicht weiß, schließt euch einfach an. Pizza – это просто фаворит, да? Also Pizza ist einfach der Favorit von unserer Jugend. Так вот, семья Иисуса тоже пришла по обыкновению в храм. Und so kam auch die Familie von Jesus nach dem Brauch, also wie sie gewöhnlich tun, in den Tempel. Святое дело. Das ist eine heilige Sache. Принести doch. Жертву Господу. Dem Herrn das Opfer zu bringen. Совершили жертвоприношение. Und so haben sie das auch getan. Пошли домой. Und dann gehen sie nach Hause. А Иисус остался. Aber Jesus blieb zurück. А они думали, что он идет с ними. Und sie dachten, er geht mit ihnen. Оказывается, так вот может быть, да? Und so kann es manchmal aussehen. Можно думать, что ты с Иисусом. Man kann denken, du bist mit Jesus, aber Jesus ist zurückgeblieben. Das heißt, du gehst durch dein Leben und du denkst, Jesus ist mit dir. Der ist irgendwo dir nah, aber er ist doch nicht da. Er ist im Tempel zurückgeblieben. Und so ist es hier so geschrieben. Er steht nach dem Brauch. Also das heißt, wie man es gewöhnt ist. Вы знаете, мы вообще-то много что делаем по привычке. Wisst ihr, eigentlich machen wir sehr viel nur nach Gewohnheit. Вот родители три дня искали Иисуса. Und so haben die Eltern Jesus drei Tage lang gesucht. И не додумались заглянуть в храм. Und kamen nicht auf die Idee, in den Tempel reinzuschauen. И вот спрашивается. Und dann kommt so eine Frage. Что это у них за привычка такая, которая не пришла им в голову? Was haben sie denn für eine Gewohnheit, die ihnen trotzdem nicht in den Sinn gekommen ist? А вот в другой истории. Und aus der anderen Geschichte, 12 лет назад, vor 12 Jahren, те же самые родители принесли младенца Иисуса в храм для обрезания. Also dieselben Eltern haben Jesus in den Tempel gebracht, um zu segnen. И там их уже кто-то ждал. Und dort hat auch schon jemand auf sie gewartet. Старец Симеон. Das war der alte Mann Simeon. Написано, он пришел по вдохновению в церковь, в храм. Es steht geschrieben, dass er angetrieben ist vom Heiligen Geist und deswegen kam in den Tempel. Прочитаем Луки 2, 25-27. Wir können das in Lukas 2 lesen, 25 bis 27. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war mit ihm, auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind... Okay, danke schön. Okay. Так вот, он пришел в храм по вдохновению. Also er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Дух Святой привел его. Der Heilige Geist brachte ihn dahin. Это не значит, что мы теперь должны ждать вдохновения, чтобы прийти в церковь. Das bedeutet nicht, dass wir jedes Mal auf die вы понимаете, auf den Heiligen Geist warten müssen, dass er uns sagt, dass wir in die Gemeinde gehen sollen. Вы понимаете, also да? Ihr versteht mich schon. То есть он всегда был в храме. Also er war immer in dem Tempel. Но это вот было такое особое вдохновение. Он пришел в храм. Aber es war so eine besondere Inspiration und er kam in den Tempel. И он нашел Иисуса. Und er hat Jesus gefunden. То есть что получается? Also was was heißt das? Was kommt daraus? Получается, те, кто пришли в храм, потеряли Иисуса. Also es bedeutet, es heißt, die, die in den Tempel gekommen sind, die haben Jesus verloren. А тот, кто пришел по вдохновению, нашел Иисуса. Und derjenige, der nach Inspiration gekommen ist, der hat Jesus gefunden. То есть он имел контакт с Духом Святым, он привел его туда. Also er hat Kontakt mit dem Heiligen Geist gehabt und der hat ihn dahin gebracht. И вот ты пришел сегодня в церковь. Und so bist du heute in die Gemeinde gekommen. Как ты сегодня пришел? По привычке или по вдохновению? Wie bist du heute hierher gekommen? Nach Gewohnheit oder durch die Inspiration? Ожидаешь ли ты что-то сегодня от Господа? Erwartest du heute etwas vom Herrn? Так вот, давайте никогда не будем приходить к Богу по привычке. Und so lasst uns niemals zum Gott nach Gewohnheit kommen. Будем всегда приходить к Господу, ожидая что-то от Него. Lass uns immer zum Gott so kommen, dass du in Erwartungshaltung da bist. Готовь свое сердце, чтобы принять что-то от Господа. Und bereite dein Herz vor, damit du etwas vom Herrn empfangen kannst. Он не может влить свой елей в сосуд, который полон всякого хлама. Er kann sein Salböl nicht in ein Gefäß reingießen, wo voller Müll ist. И поверь, что Господь так много имеет, что тебе сказать и что тебе дать. Glaub mir, dass der Herr so viel zu sagen dir, zu sagen hat für dich. Er hat so viel vor mit dir. И вот Иисус, когда он жил на земле, und als Jesus noch auf der Erde lebte, за ним ходили толпы людей. Ihm folgten eine Menge von Menschen. И вот разные люди, и они, у них были разные ожидания от Иисуса. Das waren verschiedene Menschen und die haben verschiedene Erwartungen von Jesus. Одни хотели чудес, manche wollten Wunder. Другие хотели исцелений. Andere wollten Heilungen. Третьи хотели ответов на вопросы. Die dritten wollten die Antworten auf ihre Fragen haben. Четвертые ждали провокаций. Die vierten warteten auf die Provokationen. И вот сегодня за Иисусом тоже идут разные люди. Und auch heutzutage folgen Jesus verschiedene Menschen. С разными мотивами. Mit verschiedenen Motiven. И Иисус никого не прогоняет. Und Jesus schickt auch niemanden fort. Но он предупреждает. Aber er warnt. Что путь за мной будет стоить дорого. Dass der Weg der Nachfolge wird euch teuer kosten. Но в конце тебя ждет такая награда. Aber am Schluss wartet auf dich so eine Belohnung. Что не видел того глаз и не слышал то ухо. Dass kein Auge gesehen hat, dass kein Auge das gesehen hat und kein Ohr das gehört hat. Готов ли ты следовать за мной? Bist du bereit mir zu folgen? Спрашивает Иисус. Fragt Jesus. И вот мы следуем за Иисусом. Und so folgen wir Jesus nach. Мы учимся верить. Wir lernen zu glauben. Исполнять волю Божью. Wir lernen seinen Willen zu erfüllen. Вот когда мы обратились к Господу. Und als wir uns zu Jesus bekannt haben. О, мы готовы были для него на такие подвиги. Wir waren wirklich bereit, solche Heldentaten für ihn zu vollbringen. Хоть в огонь, хоть в воду ради Господа. Egal, ob durchs Feuer oder ins Wasser. Но так бывает. Aber so passiert es manchmal. Что начав хорошо. Das, wo man gut angefangen hat. Мы потом где-то спотыкаемся или отстаем. Stolpern wir irgendwo unterwegs oder wir bleiben zurück. Знаете, можно устать в пути. Wisst ihr, man kann müde werden auf dem Weg. Это не страшно. Das ist nicht so schlimm. Можно даже споткнуться и упасть. Man kann auch stolpern und auch fallen. Это тоже нормально. Das ist auch normal. Но. Aber. Не оставайся лежать. Bleib nicht liegen. Не распаковывай свои чемоданы в пустыне. Und packe nicht deine Koffer in der Wüste aus. Потому что пустыня погубит тебя. Denn die Wüste wird dich verderben. Там нет воды. Dort gibt es kein Wasser. Там нет пищи. Dort gibt es keine Nahrung. Там нет жизни для тебя. Dort gibt es kein Leben für dich. Вот я хочу сегодня говорить о четырех видах искушений. Und so möchte ich heute über die vier Arten von Versuchung, von Verlockungen reden. И соблазнах в нашей жизни. Und von den Verlockungen in unserem Leben. Это искушения, из-за которых ты можешь потерять Иисуса. Das sind die Versuchungen, wegen denen du Jesus verlieren kannst. Мы прочитаем Евангелие от Матфея, 18 глава, 7-9 стих. Wir wollen aus Matthäus lesen, 10, Verse 7 bis 9. Wehe der Welt wegen der Anstöße zur Sünde. Denn es ist zwar notwendig, dass die Anstöße zur Sünde kommen, aber wehe jenem Menschen, der durch den Anstoß zur Sünde kommt. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie vor dir. Es ist besser für dich, dass du lahm oder verstümmelt in das Leben eingehst, als dass du zwei Hände und zwei Füße hast und in das Leben geworfen wirst. Und wenn dein Auge für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es vor dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und in das höllische Feuer geworfen wirst. Очень провокационные слова. Das sind sehr provokative Worte. Если бы мы воспринимали это напрямую, вот как оно, как он also, сказал. Wenn wir das wortwörtlich, also direkt annehmen oder aufnehmen, то, наверное, verstehen, здесь сегодня одни инвалиды сидели бы. Dann würden wahrscheinlich nur hier behinderte, invalide Menschen sitzen. Или лежали бы, я не Oder знаю. Sie würden einfach nur liegen dann. То есть вы понимаете, что Иисус имеет в виду это не напрямую, правда? Also ihr versteht, dass Jesus das nicht so, so direkt, also wortwörtlich meint. Okay. Он всего лишь показал, насколько это опасно следовать своим искушениям. Er hat einfach hier uns zeigen wollen, wie gefährlich es seinen Versuchungen zu folgen. И вот если друзья твои соблазняют тебя, und wenn deine Freunde dich verführen, отсеки их, dann hau sie ab. Потому что лучше тебе войти без них в Царство Божье, чем вместе с ними пойти в ад. Denn es ist besser ohne sie, es ist besser ohne sie in den Himmel reinzugehen, als mit ihnen in die Hölle. Конечно, каждый может попасть в искушение. Natürlich kann jeder in Versuchung kommen. Но главное, что ты при этом делаешь. Aber das Wichtige ist, was machst du dabei? Вот Слово Божие говорит. Also das Wort Gottes sagt uns. Послушай меня. Hör zu, bitte. Это очень важно. Das ist sehr wichtig. Слово Божие говорит, das Wort Gottes sagt uns, что Бог никого не искушает. Dass Gott niemanden versucht. То есть Бог никого не вводит в искушение. Also das bedeutet, dass Gott niemanden in Versuchung hineinführt. Но каждый искушается своей похотью. Aber jeder wird versucht von seiner Begierde, von seinen Wünschen. И похоть, зачавшая, рождает грех. Und die Begierde, die empfangen wurde, die gebiert auch dann den Tod. А грех ведет к смерти. Also die Begierde, wenn du Begierde empfangen hast, dann führt es zur Sünde und die Sünde führt zum Tod. Иаков, 1 глава, 13-15 стих. Давайте быстренько прочитаем, чтобы вы мне поверили. Also lass uns mal jetzt mal schnell aus Jakobus 1 lesen, damit ihr mir glaubt. Das ist Verse 13 bis 15. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Also ich möchte euch eine Geschichte erzählen über die Catherine Pullman. Also ich liebe sehr diese Dienerin Gottes. Und ich möchte es euch nochmal erzählen. Кэтрин Кульман, ее служение было очень-очень замечательным. Also Кэтрин Кульман hatte einen großen Dienst gehabt. Фактически она открыла миру личность Святого Духа. Also sie hat die Persönlichkeit vom Heiligen Geist den Menschen faktisch geöffnet. И служение в духовных дарах. Und auch den Dienst in den geistlichen Gaben. И она перевела взгляд церкви с духовных даров на даятеля, то есть на Бога, на личность Бога. Und sie hat den Blick von den Menschen, von den Wundern auf den, der Wunder gibt, einfach verschoben oder gezeigt, dass es einen Geber gibt. И вот Бог так действовал на ее служении, как никогда раньше. Und Gott hat wie nie zuvor so stark in ihrem Dienst gewirkt. Кэтрин была очень дисциплинированной. Und Catherine war eine sehr disziplinierte Frau. Она очень ценила верность. Sie hat Treue geschätzt. И она очень старалась в своей жизни исполнять волю Божью. Und sie hat sich wirklich sehr viel Mühe gegeben, Willen Gottes zu erfüllen. Она имела очень тесный контакт с Духом Святым. Und sie hat eine sehr enge Beziehung mit dem Heiligen Geist gehabt. Она часто говорила: «Я боюсь огорчить Дух Святой». Und sie hat sehr oft gesagt: «Ich habe Angst, den Heiligen Geist zu kränken». Но вот однажды она тоже попалась в ловушку сатаны. Aber eines Tages kam sie auch in die Falle vom Satan. Кэтрин приехала в один город. Die Catherine kam in eine Stadt. Вместе со своей помощницей. Und zusammen mit ihrer Assistentin. И в этом городе проповедовал очень одаренный проповедник Бэрроу Ултрип. Und in dieser Stadt hat ein sehr begabter Prediger, der Ben Ultrip, gepredigt. И они стали сотрудничать. Und sie haben zusammen eine Partnerschaft. Интересно, что Ултрип представился холостяком. Und der hat sich als Single vorgestellt, der Catherine. Хотя незадолго до этого он стал женой двоих детей. Obwohl er davor, also kurze Zeit davor, seine Frau mit zwei Kindern zurückgelassen hat. Catherine никогда не была замужем. Кэтрин war nie verheiratet vorher. Но вот в процессе сотрудничества у них возникло влечение. Und im Prozess von dieser Partnerschaft entstand also eine Verliebtheit zwischen den beiden. Кэтрин полюбила его. Die Catherine hat sich verliebt in ihn. И она хотела быть с ним. Und sie wollte natürlich mit ihm sein. Как такое может быть, ты спросишь? Also du kannst dich vielleicht fragen, wie kann es dazu kommen? Ведь они оба были служители Божьи. Denn sie waren alle beide Diener Gottes. И Бог действовал через них. Und Gott wirkte auch durch sie. И знаете, Кэтрин потом рассказывает. Wisst ihr, Catherine hat dann später das erzählt. Что Дух Святой предупреждал ее. Dass der Heilige Geist sie gewarnt hat vorher. Но она не смогла устоять. Aber sie hat nicht geschafft zu widerstehen. И вот вся работа, которую Кэтрин проделала в течение последних лет, und die ganze Arbeit, was sie mehrere Jahre davor gemacht hat, это все рухнуло. All das ist zusammengebrochen. Она потеряла церковь. Sie hat die Gemeinde verloren. Она потеряла близких друзей, служителей. Sie hat nahe Freunde verloren. Sie hat ihren Dienst verloren. Она потеряла служение. Sie hat auch ihren Dienst verloren nochmal. Ее отношения с Богом пострадали. Und ihre Beziehung zu Gott wurde, ja, hat gelitten это, davon. Конечно, не в один момент произошло. Natürlich ist das nicht von einem Moment auf den anderen passiert. Но прошло какое-то время. Aber es ist eine bestimmte Zeit vorangegangen. 8 лет она боролась с Богом. Und sie hat 8 Jahre lang mit Gott gekämpft. Она очень страдала от того, что Дух Святой покинул ее. Sie hat sehr gelitten, dass der Heilige Geist sie verlassen hat. Она уже не чувствовала так близко его присутствия. Sie hat nicht mehr seine Gegenwart gespürt, so она, nah. Она понимала, что она живет в грехе. Sie verstand, dass sie in der Sünde lebte. Но вот Кэтрин нашла в себе силы оставить этот грех. Aber Catherine hat die Kraft in sich gefunden, und, um diese Sünde zurückzulassen. Она смиряла свое сердце. Sie hat ihr Herz gedemütigt. Она просила Бога помощи и милости. Sie bat Gott um Hilfe. Бог дал ей милость. Und Gott gab ihr die Gnade. Он полностью восстановил ее служение. Er hat komplett ihren Dienst wiederhergestellt. А если бы она не смогла? Aber wenn sie es nicht geschafft hätte. Как многие другие. Wie viele andere auch. А если бы она не смогла, не справилась бы вот, вот с этим искушением? Und wenn sie es nicht geschafft hätte, wenn sie diese Sünde bei sich gelassen hätte. Знаете, сколько людей попадается в ловушки сатаны и так остаются? Wisst ihr, wie viele Menschen in die Falle des Satans gelangen und bleiben auch dort? Потому что когда ты попадаешь в вот это обольщение, denn wenn du in diese Verlockung gelangst, то ты как будто связан, у тебя нету силы. Dann bist du wie gelähmt, du bist wie verbunden, du hast keine Kraft. Очень, очень сложно из этого вырваться, когда ты уже полностью туда погружен. Und es ist sehr schwer, da rauszukommen, wenn du richtig tief schon drin bist. И гораздо легче вначале остановить это искушение, чем потом выбраться из него. Und wesentlich leichter ist, da rauszukommen, wenn du am Anfang bist, als wenn du schon tief drin steckst. И многие потеряли спасение из-за этого. Und viele haben deswegen auch ihre Rettung verloren. Вот послушай. Bitte hör zu. Твое тело, твои глаза имеют тенденцию грешить. Also dein Körper, deine Augen haben eine Tendenz zu sündigen. И если у тебя не будет решения, und wenn du keine Entscheidung in dir hast, отсекать эти соблазны, diese Verlockungen einfach abzuhauen, то ты попадешь, dann wirst du in die Falle gelangen. Решение. Eine Entscheidung. Скажи решение. Sag mit mir Entscheidung. Решение. Entscheidung. Грех опасен тем, die Sünde ist gefährlich, что вначале он кажется таким прикольным, weil es am Anfang so toll aussieht, таким интересным, романтичным, das, знаете, schaut so interessant, so romantisch aus. Но потом, когда ты его вкусишь, aber danach, wenn du das geschmeckt hast, он горький, dann ist er, dann wird er bitter, разрушительный, der ist zerstörerisch, ядовитый, der ist giftig. И если ты не убьешь его, und wenn du es nicht tötest, тогда он убьет тебя. Dann tötet es dich. И второй вид соблазна, und zweite Art von Verlockung, искушение через лжеучение. Also Versuchung durch die Irrlehre. Матфея 24:5. Ибо многие придут под именем моим и будут говорить: «Я Христос», и многих прельстят. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Христос – это не фамилия Иисуса Христа. Also Christus ist nicht Familienname vom Jesus. Вот некоторые думают, что Иисус Христос – это как Ханс Мюллер, да? Also viele denken, dass Jesus Christus ist wie so Hans Müller ist. Нет, слово Nein. Христос означает по-гречески «помазанник». Also das Wort Christus bedeutet auf Griechisch «gesalbter». Поэтому современный перевод Библии говорит. Deswegen sagt auch die moderne Übersetzung der Bibel. Многие будут приходить под моим именем и говорить: «Я помазанник Божий», и многих ведут в обман. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: «Ich bin der Gesalbte Gottes», und sie werden alle verführt, viele verführt. Лжеучителя придут. Und die Irrlehrer werden auch kommen. И они будут утверждать, что у них особое помазание. Und sie werden auch behaupten, dass sie eine besondere Salbung besitzen. И вот мы это с вами наблюдаем сегодня, правда? Und wir beobachten das heutzutage, nicht wahr? И вот Библия говорит. Und die Bibel sagt uns. По-моему, у Даниила, пророка Даниила. Also ich denke, das ist beim Propheten Daniel. Что в последнее время знание умножится. Dass in der letzten Zeit die Menschen an Erkenntnis zunehmen werden. У нас сегодня есть Интернет. Also an größere Erkenntnis gelangen werden. У нас ТВ есть. Also wir haben heute Internet, wir haben Fernseher. Даже виртуальные церкви сейчас есть. Es gibt sogar virtuelle Gemeinden. Но это иллюзия. Aber das ist alles Illusion. Это иллюзия. Das ist alles Illusion. Ты сидишь, включаешь телевизор. Also du sitzt da und schaltest Fernseher. Ты слышишь проповедника. Du siehst und hörst den Prediger. Может быть, ты еще даже в кровати в своей. Vielleicht liegst du da sogar noch in deinem Bett. Поднимаешь руки. Du erhebst deine Hände. Поешь, может быть, du молишься. Du singst vielleicht dem Herrn. Amen. Betest und sagst Amen. А если тебе не нравится, щелкнул кнопочку, переключил на другого проповедника. Und wenn es dir nicht gefällt, dann schaltest du einfach um und hast einen anderen Prediger vor der Glotze. А телепроповедники стараются за всех сил развлекать публику, чтобы рейтинг набрать. Und diese Prediger, die versuchen aus aller Kraft, die Leute zu vergnügen, damit sie viel Einschaltquoten bekommen. Конечно, не все. Natürlich nicht alle. Но многие. Aber viele. Об этой ли церкви говорил Иисус? Hat Jesus denn über so eine Gemeinde gesprochen? Многие придут под именем моим. Also viele werden unter meinem Namen kommen. И многих прельстят. Und werden viele verführen. Что значит прельститься или соблазниться? Was bedeutet sich verführen zu lassen oder verlockt zu werden? Соблазн в том, что грех вначале кажется вкусным. Denn Verlockung ist ja steckt darin, dass sie zuerst gut schmeckt. Вот лежит конфетка, да? Also zum Beispiel, es liegt ein Bonbon da. Ты знаешь, что это не полезно. Also du weißt, dass es nicht gut für dich ist. Ну пусть не конфетка, кусок торта. Oder vielleicht sei es nicht ein Bonbon, sondern ein Stück Kuchen. Полезно. Also du weißt, dass es nicht gut Дух für dich ist. Бодро, плоть-то немощна. Und dein Geist ist wach, aber dein Fleisch ist schwach. Дух знает, что это нельзя, но плоть требует. Der Geist weiß, es ist verboten, aber dein Fleisch fordert. Вот если бы какашка лежала, ты бы знал, да, что это не надо. Also есть. Wenn dein Kackhaufen liegen würde, dann würdest du wahrscheinlich nicht verlockt werden. Но это конфетка. Aber dieses Bonbon. Она хорошо пахнет. Also das riecht gut. Да. И вот соблазн же учений не в том, что они горькие, но в том, что они сладкие. Und die Verlockung durch die Irrlehren sind stecken nicht darin, dass sie schlecht aussehen, они как sondern конфетка dass для ушей. Das gut riechen, das, die sind wie ein Bonbon. От них сердце жиреет. Von ihnen wird da das Herz fett. Сердце становится жирное. Und das Herz wird richtig fett. Человек становится неповоротливый. Der Mensch wird ungelenkig, er wird schwerfällig. Не способны двигаться в вере. Der wird dann unfähig, im Glauben sich zu bewegen. Не способны служить. Er wird unfähig zu dienen. Почему? Wieso? Они объелись духовных конфет. Weil sie zu viele geistliche Bonbons Иисус, gegessen haben. Он такой милый у них. Jesus ist so nett bei ihnen. И он ничего не ожидает от тебя. Er erwartet von dir gar nichts. Если ты грешишь, wenn du sündigst, ничего страшного. Ist doch nicht so schlimm. Его благодать все покроет. Seine Gnade deckt alles тебе zu. Уже все прощено, тебе даже каяться не надо. Alles schon vergeben, du brauchst nicht einmal Buße zu tun. Окей, okay. Я спешу теперь уже. Третий вид соблазнов. Also ich eile mich jetzt, die dritte Art der Verlockung. Искушение в нашем характере. Das ist die Versuchung, durch unser Charakter. Можно идти годами за Богом и не знать какой-то обидчивый, гордый. Man kann Gott jahrelang nachfolgen, aber nicht davon wissen, wie stolz und wie beleidigt du bist. Будут предавать друг друга, сказал Иисус. Jesus hat gesagt, sie werden einander verraten. Брат брата. Брат, nicht брат. Bruder den Bruder. Верующий верующего. Also der Gläubige den Gläubigen. Кто способен предать? Also wer ist fähig zu verraten? Тот, кто ненавидит. Derjenige, der hasst. А кто ненавидит? Und wer ist derjenige, der hasst? Тот, кто обижен. Der beleidigt ist. Тот, кто обижен. Der beleidigt ist. У обиженного человека сердце закрыто. Denn bei einem Menschen, der beleidigt ist, ist das Herz zu. И вы знаете, у Бога такая простая логика. Бог говорит, что обида – это грех. Gott sagt, dass die, wenn du dich beleidigst, ist es eine Sünde. А грех – это беззаконие и непослушание. Und die Sünde ist Gesetzlosigkeit und Ungehorsamkeit. И беззаконие закрывает двери сердца человека для движения Духа Святого. Und diese Gesetzlosigkeit und Ungehorsam, das verhindert, dass der Heilige Geist in dein Herz reinspricht. Дух человека медленно умирает. Und der Geist des Menschen, das stirbt langsam. Вот, а человек этого не замечает. Und der Mensch bemerkt das gar nicht einmal. Он также молится. Er betet weiterhin. Он также ходит в церковь. Er geht weiterhin in die Gemeinde. Радость пропала. Aber die Freude ist weg. Свежести нет. Es gibt keine Frische. Что-то произошло. Etwas ist geschehen. Надоело все. Es ist alles zu viel. Ich bin so müde. Устал, потому что нет этого обновления. Denn es gibt diese Erneuerung nicht. Иисус остался в храме. Jesus blieb im Tempel. Его уже нет с человеком. Его уже нет с человеком. Also er ist nicht mehr bei den Menschen. Человек теряет Христа. Der Mensch verliert den Christus. Теряет чувствительность Духу Святому. Er verliert die Empfänglichkeit oder Sensibilität gegenüber dem Heiligen Geist. Und die vierte Art der Verlockung. Искушение через отвлечение. Also Versuchung durch die Ablenkung. Матфея 12:46-50. Мы не будем это читать, я вам расскажу это. Also 46 bis 50, das lesen wir jetzt nicht. Это место Писания, когда Иисус служил. Das ist eine Bibelstelle, wo Jesus gedient hat. И вот пришли его мать, его братья, его семья. Und so kam sein Bruder, seine Mutter und seine Familie. И говорят, что тебя мать, твои братья зовут тебя. Und dann sagen seine Jünger, hey, deine Mutter und deine Brüder rufen nach dir. Иисус говорит, кто? Aber Jesus fragt, wer? Моя мать, кто мои братья? Wer sind meine Mutter und wer sind meine Brüder? Тот, кто будет исполнять волю от самого небесного. Das sind diejenigen, die den Willen des Vaters erfüllen. И вот Иисус находится в служении. Und so befindet Jesus sich im Dienst. А его семья вместо того, чтобы поддерживать, отвлекает его. Und seine Familie, anstatt ihn zu unterstützen, lenkt ihn ab. У нас много забот в жизни. Also wir haben sehr viele Sorgen bei uns im Leben. Семья, работа, хобби. Familie, Arbeit, Hobbys. Но у тебя есть призвание. Aber du hast auch eine Berufung. У тебя есть цель, которую призвал тебя Господь. Du hast ein Ziel, wo zu dich Gott berufen hat. Und du bist ein Läufer. Du läufst ради Иисуса, du läufst um Jesu willen, получить награду, um die Belohnung zu мы bekommen. Слышали это в прошлый раз. Wir haben das letztes Mal gehört. Но вот эта история, она говорит не о том, что Иисус плохой сын. Aber diese Geschichte handelt nicht davon, dass Jesus ein schlechtes Kind ist. Вы помните, когда он на кресте висел? Ihr könnt euch erinnern, als er am Kreuz hang. Он поручил свою мать ученику Иоанну, чтобы он позаботился о ней. Hat er dem Johannes gesagt, er soll sich um seine Mutter kümmern nach seinem Tod. Но Иисус всегда знал, когда и что ему надо делать. Aber Jesus wusste immer, wann und was er immer tun soll. И он никогда не позволял мешать ему. Und er hat nie erlaubt, ihn abzulenken. Он поставил приоритеты отца на первое место. Er stellte die Prioritäten seines Vaters auf den ersten Platz. Он знал, для чего он пришел. Er wusste, wozu er gekommen ist. И вот нам нужно брать пример с Иисуса. Und so müssen wir auch von Jesus diesen Beispiel Давайте nehmen. Давайте поставим приоритеты Божьи на первое место. Lass uns die Prioritäten Gottes auf den ersten Platz stellen. Тогда остальное все тебе приложится. Dann wird alles andere dir einfach Amen. Hinzugegeben. Зачем ты, Господи, допускаешь искушения в нашу жизнь? Wieso, Herr, lässt du diese Versuchungen in unserem Leben zu? Разве не проще было просто сохранить, защитить нас от них? Wäre das nicht leichter, uns einfach davon zu bewahren, uns zu beschützen? Но ты знаешь, aber du weißt, что искушения, они проявят твое настоящее, ну как бы покажут твое внутреннее нутро, вот настоящее. Dass durch die Versuchungen dein echtes Ich ans Licht kommt. Вот твое настоящее лицо. Also dein echtes Gesicht kommt dann Кто als, ans, есть, ans, на ans самом Vorschein. Деле. Wer du tatsächlich bist. И вы знаете, второй момент. Und wisst ihr, der zweite Moment, что если Господь wenn der Herr где-то допускает, irgendwo zulässt, чтобы искушения приходили в нашу жизнь, dass die Versuchungen in unser Leben reinkommen, это, dann denke bitte dran, это значит, что у тебя есть сила им противостоять, dass du Kraft hast, ihnen zu widerstehen. Вы помните, ибо сойдет на вас Дух Святой. Ihr könnt euch bestimmt erinnern, denn der Heilige Geist kommt auf и euch. Вы примете силу. Und ihr werdet eine Kraft empfangen. Слово Божие говорит: наблюдайте за собой. Und вот Gott sagt uns, achtet auf euch. И вот дьявол, он улавливает души людей любым способом. Und der Teufel, der versucht durch beliebige, Gründe, beliebig dich zu fangen. И если мы отказываемся повиноваться Богу, Und wenn wir Gott nicht gehorsam sein wollen, то мы повинуемся своим греховным желаниям. Dann bedeutet das, wir unseren sündigen Wünschen Решение. Und da eine Entscheidung, скажи решение, eine Entscheidung во мне, in mir, скажи мое решение, das ist meine Entscheidung, и вот Бог дал нам свободу, und so hat uns Gott die Freiheit gegeben, не для того, чтобы мы делали, что мы хотим, nicht dafür, dass wir tun, was wir wollen, и вот нам нужно бодрствовать, und deswegen müssen wir wachsam sein, чтобы никакие соблазны, damit keine Versuchungen, не заставили нас потерять Иисуса на своем пути, uns dazu zwingen, Jesus zu verlieren. Слово Божье должно прорасти в нас корнями. Und das Wort Gottes muss Wurzeln schlagen in uns. Чтобы у тебя и у меня выработался иммунитет против этих соблазнов. Damit du und ich immun werden durch gegen diese Verlockungen. Чтобы мы могли различать, понимаете? Damit wir unterscheiden können. И вот сегодня я хочу призвать нас к молитве. Und so möchte ich euch zu einem Gebet aufrufen heute. Und положи руку на свое сердце. Bitte leg deine Hand auf dein Herz. Закрой свои глаза. Und bitte schließ deine Augen. И просто проверь свое сердце. Und bitte prüf jetzt einfach dein Herz. Иисус, ты все еще со мной рядом? Jesus, bist du immer noch bei mir? Или ты где-то потерялся? Oder bist du unterwegs verloren gegangen?